1. Am Anfang schaff Gott den Himmel und die Erde. 2. Die Erde war jedoch formlos und leer, und tief Finsternis bedeckt den Ozean, warin der Geist Gottes über den Wassen schwebte. 3. Daraufhin sprach Gott, es ward Licht, und sogleich entstand Licht. 4. Gott erkannte, dass das Licht Gott war, und trennte es folglich von der Finsternis. 5. Das Licht nannte Gott Tag und die Finsternis Nacht, so verging der Abend und der Morgen, was den ersten Tag bildet. 6. Dann sprach Gott, es soll ein Himmelsgewölbin mitten der Wasser entstehen, das ein Trennungswischen den Wassermassen bildet. Und so geschah es. 7. Gott schaff daraufhin das Himmelsgewölb, die Wasser unterhalb davon von den Wassern oberhalb davon zu trennen. 8. Dieses Gewölb nannte Gott Himmel. So verging der Abend und der Morgen, was den zweiten Tag markiert. 9. Anschließend sprach Gott, die Wasser unterhalb des Himmels sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockens Land sichtbar wird. Und dies geschah wie befohlen. 10. Das trockene Land nannte Gott Erde, warin die gesammelten Wassermassen mehr nannte. Gott erkannte, dass dies Gott war. 11. Daraufhin sprach Gott, die Erde soll Grünhäuser bringen, Pflanzen, die Samen tragen, und Fruchtbaum, die auf der Erde Früchte mit ihrem jüdlichen Samenhäuser bringen, jed nach ihrer Art. Und so geschah es. 12. Die Erde brach tatsächlich Grünhäuser, Pflanzen, die Samen trugen, und Baum, die Früchte mit ihrem jüdlichen Samenhäuser brachten, jed nach ihrer Art. Gott sah, dass dies Gott war. 13. So verging der Abend und der Morgen, was den dritten Tag abschloss. 14. Dann sprach Gott, es sollen Lichter am Himmelsgewölb entstehen, im Tag und Nacht wohnen und zu trennen. Sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung von Jahreszeiten, Tagen und Jahren. 15. Dies Lichter sollen am Himmelsgewölb leuchten, die Erde zu erhellen. Und so geschah es. 16. Gott schaff daraufhin die bei den großen Lichter, das grossier Licht, den Tag zu beherrschen, und das kleinere Licht, die Nacht zu beherrschen, zu dem schaff die Stern. 17. Ersetzte sie in das Himmelsgewölb, damit sie die Erde beleuchteten. 18. Und über Tag und Nacht herrschten so Licht und Finsternis wohnen an der Trenton. Gott erkannte, das dies Gott war. 19. So verging der Abend und der Morgen, was den vierten Tag bindet. 20. Anschließend sprach Gott, die Wasser sollen von einer voll lebendiger Wiesen wimmeln, und Vogel sollen über der Oder am Himmelsgewölb fliegen. 21. Gott schaff daraufhin die großen Meerestier und el Arten von lebendigen Wiesen, die sich im Wasser tummeln und es bewolken, so I al geflügelten Tier nach ihre Art. Gott sah, dass dies Gott war. 22. Gott segnet sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt, bevölkert die Meer, und die Vogel sollen sich ebenfalls auf der Erde vermehren. 23. So verging der Abend und der Morgen, was den fünften Tag abschloss. 24. Danach sprach Gott, die Erde soll lebendig Wiesen nach ihrer Art herverbringen, wie, Kriechtier und Wildtier, Jewels nach ihrer Art. Und so geschah es. 25. Gott schaff die wilden Tier nach ihrer Art, das wie nach seiner Art und el Kriechtier auf dem Boden, Jewels nach ihrer Art. Gott erkannte, das dies Gott war. 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns anlick, damit sie über die Fische im Meer, die Vogel im Himmel, das wie, el wilden Tier und el Kriechtier auf der Erde herrschen. 27. Gott schaff den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes Schafferin, als Mann und Frau schaffe sie. 28. Gott segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt, bevölkert die Erde und macht sie untertan. Hecht über die Fische im Meer, die Vogel im Himmel und über Altier, die sich auf der Erde bewegen. 29. Weiter sprach Gott, ICHG Buch hier mit Elsementrigen den Pflanzen, die überall auf der Erde wachsen, so I al Baum mit Samenhaltigen fruchten, die soll your Nahrung sein. 30. Allen Tieren auf der Erde, allen Vogeln im Himmel und allem, was sich auf der Erde bewegt und leben in sich hat, weiser ICH Hingegen als Grünkraut zur Nahrung zu. And so Gesheris. 31. Got so, das als, was a geschaffen hat, se gut war. So Verging der Abend und der Morgen, was den sechsten Tag wollen dit.